schändlich, schändlich. Herrin unseres kühnen Plans, was tratest du so finsterblickend aus dem Haus? Verderbter Weiberton und weibischer Sinn raubt mir den Mut und treibt mich rastlos hin und her. Was sagst du da? Die Wahrheit. Was gibt es Schlimmes? Sag es deinen Schwestern. So sei es gesagt mit einem Wort. Es männert uns. Oh, Zeus! Was rufst du so zu Zeus? So steht's einmal. Ich für meinen Teil bin weiter nicht imstande, sie von den Männern abzuhalten. Sie laufen fort und schleppen jeden Vorwand nur heran, um mag es kosten, was es will, nach Haus zu kommen. Da kommt eine von ihnen. Hena, du! Wohin so eilig? Ich? Ich muss nach Haus. Gar liegt mir dort im Haus Milesisches. Die Motten sind schon drin. Die Motten, ja. Sofort zurück! Aber ich bin gleich wieder da, wenn ich es nur ein wenig auf dem Bette ausgespreizt. Ausgespreizt? Du gehst mir nicht von der Stelle. Ja, soll mir die Wolle denn verkommen? Wenn es sein muss, ja. Ich arme, ach, ich arme, mein schöner Flachs. Ich ließ daheim ihn ungehechelt. Schon wieder eine. Zu ihrem Flachs, dem Ungehechelten, will sie heim. Kehr wieder um, nach dort. Bei Göttin Hekate. Gleich, wenn ich ihn gewalkt hab, bin ich wieder da. Nein, lass ihn ungewalkt. Hm. Fängst du so an, so wollen auch die anderen walken gehen. Oh, Göttin, wehe, Mutter, halte die Geburt zurück, bis ich nach Haus gekommen. Was schwätzt du da? Ich komme nieder, jeden Augenblick. Du warst doch gestern noch nicht schwanger. Aber heute. So lass mich nur um Gottes Willen die Sistrate nach Hause. Zur Hebamme. Was du nicht sagst. Was hast du Hartes da unter dem Rock? Ein Bube ist es. Bei Aphrodite. Nein. Das ist Metall. Man spürt's. Und hol, das ist dein Helm. Und die wen willst du haben? Ich habe sie beim Zeus. Wozu den Helm dann? Weil, wenn es mich noch auf der Burg erwischte, ich in diesen Helm hineingeboren hätte. Wie die Tauben ins Nest. Was du nicht sagst. Ausflüchte. Klar genug ist alles. Du bleibst hier und wartest den Tag der Namensgebung deines Helmes ab. Nein! Nein! Ich schlafe nicht mehr auf der Burg, seitdem ich jüngst die Tempelschlange sah. Mich Ärmste bringe die Eulen um. Kein Auge kann mich zutun, wenn sie immer ihr Weed, Weed schreien. Ich komme nicht auf, mein Glück! Auf, ihr Unglücksweiber! Mit eurem Spuk! Die Männer fehlen euch! Ja. Doch glaubt es mir, wir ihnen auch. Und jammervoll, das weiß ich gut, verbringen sie die Nächte. Drum haltet durch, ihr Guten, und tragt die Plage noch geringe Zeit. Lasst uns in dieser Drangsal nicht versagen. Schmach und Schande wäre es, oh Schwestern, wenn wir den geschworenen Eid verrieten. Hallo, hallo, ihr Frauen, Gefahr! Was ist's? Sprich! Rede! Wozu der Alarm? Ein Mann. Ich sehe einen Mann. Verstört kommt er herbei, von Aphrodites Liebeswut verrückt gemacht. Oh, Herrin Aphrodite, jetzt hilf uns, jetzt vollendes. Wo ist der Mann? Dort, auf dem Weg zur Burg. Beim Zeus, da ist er. Wer mag es nur sein? Seht hin, erkennt ihn eine von euch? Ich? Beim Himmel. Das ist ja mein Mann, Kinesias. In welchem jämmerlichen Zustand wankt er her? Und seht, er trägt mein Kind, mein kleines Kind. So ist das weitere Dannesamts. Brate ihn, wende ihn über dem Feuer hin und her, verwirr ihn auf jede Weise, liebe ihn und liebe ihn nicht, erlaube ihm alles, außer was wir abgeschworen. Oh, sei gewiss. Ich will es ihm besorgen. Und ich will ihn indessen hier erwarten, um ihn schon vorbereitend anzuschmoren. Wache, gib mir den Helm, den Speer, ihr anderen aber schleunigst fort, ins Tor hinein. Oh, oh, oh, mir, ich Unglückseliger. Welche Pein, als hätte man mich auf das Rad geflochten. Halt! Wer da innerhalb der Postenkette? Ich. Ein Mann? Ein Mann, versteht sich. Dann nur wieder fort! Wer bist denn du, dass du mich wegweist hier? Die Wache! Dann rufe mir um Gottes Willen Myrine. Da, schau, die Myrine, die rufen. Wer bist du denn? Ihr Mann bin ich, Kinesias. Willkommen, Bester. Denn nicht unberühmt ist hier bei uns dein Name und nicht ungenannt, denn immerfort führt dich dein Weib im Munde und nimmt ein Eisi oder einen Apfel zur Hand gleich, sagt sie. Ach, wenn Kinesias den haben könnte. Wirklich? Oh. Bei Aphrodite, ja. Und kommt die Rede auf unsere Männer gleich, sagt deine Frau. Possen das alles gegen meinen Kinesias. Oh, so geh und rufe sie. Nun ja. Nur schnell. Ganz schnell. Ach, gar keine Freude habe ich am Leben mehr, seitdem sie von zu Hause fortgegangen. Verdrießlich bin ich, komme ich heim. Und leer erscheint mir alles um mich her. Sogar am Essen habe ich nicht mehr die geringste Freude. Ganz bin ich hin vor. Doch da oben auf der Mauer, wer ist das? Wirklich? Es ist Myrine. Ich liebe, liebe ihn. Doch er will sich nicht von mir lieben lassen. Mein süßestes Myrinchen, was machst du da? Komm doch herunter! Ich? Zu dir? Mein Leben nicht! Ich ruf nach dir und du kommst nicht, Myrine? Du rufst mich und willst doch von mir nichts wissen? Nichts von dir wissen, ich? Och, ganz hin bin ich nach dir. Ich muss nun gehen. Nein, nein, so höre doch nur auf dein Kind. Komm, ruf die Mami, rufe sie. Mami, Mami, Mami, Mami. Oh du, wie wird dir nun? Ja, jammert dich nicht einmal dies, dein Kind. 6 Tage schon nicht mehr gewaschen und nicht mehr gesäugt. Ja, freilich jammert's mich. Sein Vater aber denkt nicht an es. So komm doch herunter, du Teufelsweib, zu deinem kleinen Kind. Oh, Mutterherz, ich muss hinab. Mir kommt es vor, als wäre sie viel jünger geworden und viel reizender noch anzusehen. Wie sie mir aber ihre üble Laune zeigte und sie sperrte, das eben ist's. Oh, das bringt mich um nach ihr. Oh, du mein Kindchen, bösen Vaters Kind, komm, lass dich küssen. Mammis Zuckerplätzchen. Du Schlimme, warum tust du das und folgst den anderen Frauen? Mir schaffst du Leiden und selber dir nur Ungemach. Fass mich nicht an. Und was daheim ist, meine und auch deine Sachen, lässt du verkommen. Daran liegt mir nichts. Der Liebesgöttin hast du auch ihr heilig Opfer so lange Zeit schon nicht gebracht. Willst du nicht wiederkommen? Niemals. Ich nicht beim Zeus. Wenn ihr nicht Frieden schließt und mit dem Krieg ein Ende macht. Nun denn, wenn's angebracht erscheint, so werden wir's machen. Nun denn, wenn's angebracht erscheint, so werde auch ich nach Hause kommen. Jetzt habe ich's abgeschworen. Aber du könntest dich einstweilen doch ein wenig zu mir legen. Nein, nein, nein. Zwar sage ich nicht, dass ich dich nicht liebe. Du liebst mich, Myrine. Ja, aber dann... Ach, schäm dich doch. Doch nicht vor unserem Kind. Woher? Hier, Sklave dort, komm her. Nimm da das Kind und trage es nach Hause. Ja, Herr, ich eile schon. So, und nun komm und leg dich nieder. Oh, du schlimmer Mann. Meineidig soll ich werden an meinem Eid? Ja, das nehme ich auf mich. Mach dir das Eid deswegen keine Sorgen. Nun denn, so hole ich für uns geschwind ein Lager. Ach wo, für uns genügt die bloße Erde. Nimmermehr. Und wenn du auch... Ach. Nein, bei Apollon. Ich lasse dich nicht auf der bloßen Erde liegen. Mein Weibchen liebt mich, das ist klar, ist sonnenklar. Da bringe ich die Bettstatt. So, nun lege dich. Marienchen. Doch halt, das Dings da, hä? Die Matratze fehlt ja noch. Was da, Matratze für mich nicht? Bei Artemis, nein, auf den Gurten ist es gar zu garstig. So gib mir erst ein Küsschen. Ein Küsschen? Ja. Oh. Ach, komm nur schnell zurück. Hier, die Matratze. Leg dich und ich zieh mich aus. Oh. Du. Doch halt. Ja, das noch. Kein Kopfkissen da. Aber ich brauch keins, wahrhaftig. Aber ich. Zurüstung, das als wäre ich ein Gott. Hier, das Kopfkissen. Komm, hopp, steh auf. Nun, hätten wir wohl alles? Ja, all und jedes. Und nun, Goldchen, komm. Ich löse mir ja schon das Busenband. Ja. Doch denk auch dran, dass du mich mit dem Friedensschließen nicht betrügst. Oh, beim Zeus, ich will des Todes sein. Der Schafspelz! Hä? Dir fehlt ja noch der Schafspelz, um dich zuzudecken. Ach, Himmel, ich brauche ihn nicht. Ich will ja nur... Freilich, du sollst ja auch. Gleich bin ich wieder da. Das Frauenzimmer bringt mich um mit ihrem Bettzeug. Und hier, der Schafspelz. Hier, komm hoch. Da bin ich schon. Willst du, dass ich dich salbe? Bei Apollon, nein. Bei Aphrodite aber, ja. Ob du es nun willst oder nicht, ich hol die Salbe. Ach, großmächtiger Zeus, dass alle Salbe doch zum Henker wäre. Hier... Gib die Hand her und nimm und salbe dich. Riecht nicht sehr angenehm, die Salbe bei Apollon, wenn's nicht erst beim Verreiben kommt. Ich dummes Ding, da hab ich dir die Schmierseife gebracht. Ach, schon gut, so lass doch nur, du Hexe. Sei nicht töricht, schnell hole ich die rechte Salbe. Ach, hol den der Henker, der die ersten Salben fabrizierte. Da. Nimm die Tube. Aber so lege dich doch schon, du Plagegeist, und bringe mir nichts mehr. Ich will es tun, bei Artemis. Da winde ich den Schuh schon auf. Doch, Herzensmännchen, du wirst doch für den Frieden stimmen. Oh, wir wollen sehen. Sehen wollt ihr? Nun, mein Männchen, dann leb wohl! Vernichtet, umgebracht hat mich das Weib. Und nun, nachdem sie mich ganz abgeschunden, auf und davon. Was wird nun mit mir? Wo find ich ein Weib, da die Schönste von allen mich so betrog? In furchtbarstem Leid, unseliger du, zerreibst du dein Herz, so grausam getäuscht. Und ich jammere mit dir, weh, oh weh. Wessen Seele ertrüge es, wessen Herz, wessen Niere, Lunge, Leber und Arm, den Bogen gespannt, auf der Seele den Pfeil, das Herz erfüllt voller Kampfbegier. Niemals zum Schuss zu gelangen. O Zeus! Welch entsetzlicher Krampf! Und dieses wahrhaftig hat sie dir getan, die abscheuliche, allerverderbteste! Oh nein, bei Zeus! Die liebste, die allersüßeste! Was? Süßeste? Die verruchteste! Die verruchteste! Oh, Zeus, dass du sie doch wie Haufen von Streu mit mächtigem Sturm und verbrennendem Wind zusammengewirbelt, zusammengeknäult, hinwegtrügest, auf und davon, und dann sie fahren ließest, dass sie zurück auf die Erde wieder fiele, und dann mit einem Mal ihrem Mann auf dem Schoße säße. Doch still, dort seh ich einen Fremden kommen. Dicht eingehüllt wankt er, gebückt einher. Der Kleidung nach muss er von Sparta sein. Und da kommt von der anderen Seite auch gerade unser Ratsherr her. Wo ist der älteste Rater von Athen? Oder der Herr Gemeindsvorstand? Ich hätte etwas auszurichten. Wer bist du denn? Ein Herold bin ich, Herr. Beim Donner, ja. Von Sparta komme ich vor wegen der Konvention. Was gehst du so gebeugt? Hast du die Gicht dir auf dem Marsch geholt? Hast du das Reißen? Aber beim Donner, nein. Ich schwätze nicht so arg ums Zeug. Aber mein Freund, ich weiß ja alles. Darum sage mir die Wahrheit, wie es bei euch in Sparta steht. Aufrecht steht alles in Sparta. Und auch bei den Alliierten. Woher hat dieses Übel euch befallen? Angefangen, glaube ich, hat Lampido. Und darauf ist das ganze Weibervolk von Sparta alle miteinander wie auf der Rennbahn losgelaufen und hat Mannen ausgeschlossen. Und wie geht es jetzt? Wir leiden. Alle laufen wir buckelig umeinander in Sparta. Die Weiber lassen auch nicht einmal im Busen greifen, bevor wir alle zusammen einhellig den Frieden geschlossen haben im hellenischen Land. In dieser Sache haben aller Orten die Weiber sich verschworen. Es ist klar. So Richte du daheim denn schleunigst aus. Man möge hierher wegen der Verträge Bevollmächtigte schicken. Ich werde hier beim Rat bewirken, dass von unserer Seite Gesandte abgeordnet werden. In Rücksicht auf den allgemeinen Stand der Dinge. Ich flüge schon. Ganz recht hast geredet. Fort läuft er wie gesenkt nach Haus. Auch unser Ratsherr ging hin, die Abordnungen zu bestellen. Wie wäre es, wenn wir nun unterdessen, ihr Männer und ihr Frauen vom Chor, ein wenig unseren Frieden machen wollten? Unbezwinglich wie die Frauen ist kein Raubtier, ist kein Feuer. Und so unverschämt und tückisch nicht einmal das Panthertier. Hast du das erkannt? Weswegen streitest du dann gegen mich, wo du mich doch, armer Kerl, kannst zur sicheren Freundin haben? Nein, ich will die Weiber hassen. Niemals will ich davon lassen, bis ans Ende für und für. Wie du willst. Ich aber komme dennoch zu dir. Setz mich zu dir. So. Recht nah. Und wenn du recht artig wärest, würde ich dir dies Insekt dort hinweg vom Auge nehmen, dass du jetzt da drinnen sitzt. Ja, das war's, was mich geplagt hat. Stets und stets. Da, nimm das Tuch, wisch es mir damit heraus. Und sodann, wenn es heraus ist, zeig es mir, da es im Auge mich schon lange Zeit gezwickt. Komm, so will ich es dir antun, wenn du auch ein Griesgram warst. Himmel, welch ein Riesending von Holzbock steckt dir da im Auge. Hier, da, schau. Ein Holzbock ist das von den allerverbohrtesten. Ah, beim Zeus, welch eine Wohltat hast du mir da angetan. Hatte er sich doch schon lange, lange bei mir eingegraben, tief wie in ein Bohnenloch, so dass nun, wo er heraus ist, mir die Träne strömt und strömt. Komm, so will ich sie geschwind dir abwischen. So sehr du auch ein rechter alter Böswicht bist. Und dich küssen. Nicht mich küssen. Ob du es willst oder nicht. Mag euch doch der Henker holen, Schmeichlerinnen, die ihr seid. Ja, wie wahr ist dieses Wort, wie vortrefflich ist's gesagt. Weder mit diesen verwünschten Weibern geht's noch ohne sie. Nun, so wollen wir Frieden schließen. Und in Zukunft will ich dir weder Böses antun, noch mir von dir gefallen lassen. Darum stellen wir uns zusammen, Mann wie Frau und Frau wie Mann, stimmen beide wir gemeinsam unser neues Liedchen an. Nehmen wir uns vor, ihr Männer, niemals mehr von irgendeinem, von den Bürgern in der Stadt und im Staate schlecht zu reden, sondern ganz im Gegenteil, alles Gute nur zu sagen und zu tun. Reicht uns doch der Sorgenvorrat, den wir haben ohnehin. Ein paar alten guten Freunden wollten wir ein Essen geben. Nun, da ist ein Erbsenbrei. Auch ein Ferkelchen war da. Und wir haben es geschlachtet. Kommt denn also heute zu mir. Aber bitte kommt rechtzeitig und nur gerade zugegangen. wie zu Hause bei euch selber. Frisch drauf los, denn unsere Türe, sie wird abgeschlossen sein. Doch seht, da kommen von Sparta schon die Gesandten. Wie sie sich schleppen mit den Bärten, den landesüblichen und auch mit der Gicht, so scheint es. Männer von Sparta, erstlich seid willkommen. Zum Zweiten aber sagt, wie steht es mit euch? Was ist da nötig, auf viel umzuschwätzen? Wie es bin euch Staat, könnt ihr alleine sehen. Da sehe ich unsere Gesandten auch gehupft, als gelt es einen Springtanz kommen. Ganz offenbar ist das eine Art akrobatischer Krankheit. Wer kann uns sagen, wo es Lysistrate? Wie eure Leiden miteinander harmonieren. Beim Zeus, als hätte man meine. Oh, seid gegrüßt, ihr Herren von Sparta. Ja, das eint uns, dass es uns beiden wahrhaft schändlich geht. Doch auf, ihr Herren, damit wir gleich zur Sache kommen. Also, ihr seid zur Stelle hier? Vor wegen dem Friede, als Deputierte. Schön, das sind wir auch. Rufen wir also gleich Lysistrate. Nur sie wird zwischen uns vermitteln können. Wir brauchen sie nicht erst zu rufen. Schon hat sie uns gehört. Da ist sie selbst. Sei gegrüßt, mannhafteste du der Frauen. Jetzt gilt es, dass du dich erweisest, so stark wie gelind, so tüchtig wie gut, so erhaben wie schlicht und verständig. Denn die Ersten des ganzen Hellenenvolks, von deinem Zauber ergriffen, gemeinsam stellen sie dir anheim, all ihre Beschwerden zu schlichten. Die Sache ist gar nicht so schwer. Man muss die Männer anfassen, während es noch gärt in ihnen und sie sich nicht die Griffe abgesehen haben. Männer von Sparta, tretet neben mich. Und ihr, Athener, dorthin. Und hört mein Wort. Zwar bin ich eine Frau, jedoch ich habe Verstand. Und ist es in mir selber um meine Einsicht nicht gar schlecht bestellt, so habe ich von meinem Vater und Elternmännern manches gute Wort gehört und mich nicht schlecht danach gebildet. Nun aber... Habe ich euch einmal hier, will ich euch schelten alle miteinander, wie ihr es verdient, dass ihr als Anverwandte dieselben heiligen Opfer darbringt auf den Altären in Olympia und noch an so vielen anderen heiligen Orten und dass ihr dann, während die Feinde draußen gerüstet stehen mit Heeresmacht, die Perser, dass ihr Hellenenmänner und Hellenenstädte zugrunde richtet. Dies ist meiner Rede erster Teil. Zugrunde gerichtet bin auch ich auf meine Weise. Nun, ihr Spartaner, wende ich mich an euch. Wisst ihr nicht mehr, wie ihr als Hilfeflehende an den Altären einst in Athen erschient, bleich, und ein Heer erbetteltet? Euer Untertanenland war im Aufruhr damals, und es bedrängte euch dazu der Gott mit Erdbeben. Wir aber kamen euch mit 4000 schwer Bewaffneten zu Hilfe und retteten euer Sparta. Und zum Dank dafür verwüstet ihr jetzt unser Land, von dem ihr damals Gutes habt erfahren. Unrecht, das ja beim Zeus. Unrecht, Lysistrate. Nicht recht für uns, ja gewiss. Aber nicht sagen, was die da heibe schöns Erschli hat. Du meinst wohl, euch Athener spreche ich frei. Nein. Wisst ihr denn nicht mehr, wie ihr als Sklaven den Tyrannen fronen musstet? Damals kamen nun wieder die Spartaner zu euch mit Schild und Speer, und sie erschlugen die meisten von den Männern des Tyrannen und stellten euch im Bunde mit euch streitend an jenem Tage damals, sie allein, die Freiheit wieder her, und legten anstatt des Sklavenrocks dem Volke wieder das Kleid des freien Bürgers an. Ein tüchtiger als dir habe ich noch nie gesehen. Und ich noch nie ein schöneres Stück Hüfte. Warum? Wo ihr so viel Gutes füreinander getan habt, schlagt ihr aufeinander ein und hört nicht auf mit all dem Bösen. Warum vertragt ihr euch nicht? Sagt, das steht im Wege. Mir wolltet schon, wenn euch einer das runde Ding da täte, zurückgeben. Welches lieber denn? Die Festung Pylos, meine ich, nach der mir lang schon zappelt und gerüft habt. Nein. Bei Poseidon! Daraus kann nichts werden. So lass es ihnen doch, mein Lieber. Niemals. Von wo aus können wir sie dann noch schikanieren? Verlangt stattdessen einen anderen Platz. Gut denn. So gebt ihr also uns zunächst einmal den Golf von Malia da hinten und so dann den Busen von Megara. Dem kannst du nein, das nicht, du bist verrückt. Lass es ihnen doch. Du wirst dich doch nicht mit ihnen um einen Busen streiten. Ich will ja gerne nackt gehen und mit eigener Hand mein Feld bestellen. Und ich pürt mich Gott Mist führen von früh bis spät. Ihr sollt es tun, buchstäblich, aber erst vertragt euch. Doch wollt ihr es, so kommt nun zum Entschluss. Dann laden wir Frauen euch alle miteinander auf die Burg, um euch mit allem zu bewirten, was wir in Kisten und Kasten haben. Dort gebt einander Eid und Unterpfänder. Und dann bekommt ein jeder von euch seine Frau. Und So gehen wir denn in Eile. Komm. Gang nur mehr, ich komme. Beim Zeus, denn gehen wir. Kommt mit, ihr Herren aus Sparta. Sie gehen. Uns aber lasst eins singen zum Zwischenspiel. Bunte Decken, Prachtgewänder, Feierkleider, Goldgeschmeide. Was ich habe, ohne Neid, biete ich es allen dar. Nehmt euch von den Kostbarkeiten jetzt bei mir im Hause. Gar nichts wird so gut versiegelt sein, dass man nicht das Wachs entfernen und was drinnen ist, bequem mit nach Hause tragen kann. Nur finden wird man nicht, so sehr man spähen wird, wenn nicht vielleicht einer hier unter euch schärfere Augen hat als ich. Aber wer von euch kein Brot hat und hat doch bei sich zu Hause ein Gesinde zu ernähren und dazu noch viele kleine Kinderchen, nun, bei mir kann er bekommen Weizen, klein und fein im Korn zwar, doch das Brot, dass man von einem einzigen Scheffel backen kann. Schaut es an, ein wahrer Hühne. Auch wer schlecht bei Kasse ist, wenn er will, er komme bei mir nur herein mit Sack und Ranzen. Seinen Weizen soll er haben. Meiner Tür jedoch, ich warne hier mit jedem öffentlich, komme man nicht allzu nahe, sondern nehme sich in Acht vor dem Hund. Er beißt! Los, mach die Tür auf! Hier komm ich, der Ratzer, ich! Und ihr, was hockt ihr hier? Soll ich vielleicht mit meiner Fackel euch zu Staub und Asche bringen? Du, derart angefeuchtet, willst uns brennen? Schert euch hinweg, damit die Herren von Sparta, nachdem wir ihnen das Bankett gegeben, in Ruhe ihren Auszug nehmen können. Nein. Solch Bankett habe ich noch nicht gesehen. Geradezu liebenswürdig waren die Spartaner. Und wir beim Wein so geistreich wie noch nie. Natürlich, nüchtern nämlich sind wir niemals ganz beieinander. Wenn mein Wort etwas gilt in Athen, wir würden stets nur in berauschtem Zustand bei wichtigen Verhandlungen erscheinen. Wenn wir indessen sonst nach Sparta gehen und nüchtern sind, gleich spähen wir umher, wie wir wohl irgendwo Verwirrung stiften könnten. Zum Exempel, was sie sagen, hört man nicht. Was aber nicht gesagt war, das verdächtigt man. Und kommt es zum Bericht, berichtet man über das gleiche Widersprechendes. Doch diesmal herrschte eitel Wohlgefallen. Und selbst wenn ein Spartaner uns beim Trinkgelade statt eines Trinkliedes ein Marschlied vortrug, so lobte man's und klatschte Beifall. Doch seht, dort kommen die Spartaner schon heraus. Wenn es den Herren konveniert, so könnten wir gern eins tanzen und ein besonders schönes Liedli singen auf der Athener. Und euch ist alle miteinander. Wie freue ich mich, euer Lied zu hören. Stand auf, erhebe dich, o Geist der Erinnerung. Lass stürmen herab auf deine junge Schar, deine Tochter, die Muse des Gesanges. Sie, die da weiß von euch und von den Athener, wie diese bei Salamis vorbrachen, ebenlich auf die Schiffe der Perser und sie niederzwangen. Und dorthin, wie der Leonidas anführte, gleich Wildsauen, die, ha, denke ich, ihre Hauer wetzten. Viel weißer Schaumer blühte da um die Kinnbacken, viel Blut drauf nieder an den Schenkeln. Denn es waren der Männer nicht weniger, den Sand am Meer, die Perser. Artemis, Jägerin, Tiertöterin, komme da ane, du göttliche Jungfrau, zu äußerem Friedensschluss. Und lass uns einträchtig zusammenhalten, lange Zeit. Und dass wir mit den schlauen Füchsen nimmer und nie mehr zu tun haben. O, komme hierher. Komme her zu uns, Jungfrau, Jägerin. Wo landen jetzt? Da alles Glückliche ist getan, so führt Spartaner diese eure Frauen heim. Und diese eure Frauen, Athener, ihr. Es trete zueinander Mann und Frau und Mann. Und alsdann hebt mit gutem Glück zur Ehre der Götter einen Reigen an. Und seht euch vor, dass ihr euch abermals nicht mehr verirrt. Für alle Zeit. Führt den Reigen, führt die Anmutgöttinnen herbei. Und dazu ruft den Reigengebieter Apollon, den freundlichen Helfer in der Not. Und dazu Bacchus, den Gott des Weins, und Zeus, Flammen im Wetterstrahl, und die Herrin, seine Gemahlin, dazu die Gesegnete. Und die Götter alle, die wir zu Zeugen riefen wegen des Friedens, den uns die Göttin der Liebe gebracht hat, Aphrodite. Tanzet und springet! Preis dem Siege! Geht alles still, denn unser Freund aus Sparta bereitet sich noch eins zu singen. Verlasse den hohen Taiget, den lieblichen, und komme, komme, Muse du von Sparta, und preise den uns Ehrwürdigen, den Gott Apollon. Aia, stampfe den Fuß, o Aia! Schwinge dich leicht, so wie die Mädchen, wir füllen am Strand des Eurotas-Stroms, hüpfen und dich den Staub aufwerfen mit den Füßen. Und es flattern die Haare, wir von Menaden, die den Efeustab schwingen und spielen. Und voranschreitet Helena, die Reine, und führt den Reigen, die Schöne. Doch auf, schlingt alle die Binde ums Haar und springt mit den Füßen wie Hirsche und schlagt mit den Händen dazu den Takt, den Helfer des Reigens, und preist die starke Allkämpferin, die Göttin des schönen, kunstreichen Werks und des klugen Gedankens. Thank you. Aus Heidelberg hörten Sie in der Reihe Drama der Antike, die Komödie Lysistrate von Aristophanes. In der Übersetzung von Wolfgang Schadewald, für den Funk bearbeitet von Wolfgang Schadewald und Walter Knaus. Lysistrate war Martha Wallner, Kalonike Evelyn Mazzura, Myrene Gertrud Kückelmann, Lampito Anneliese Betschart. Die Frauen von Athen, Katharina Brauren, Trudig Daniel, Otti Schütz, Charlotte Schreiber, Ruth Siegmeier, Helga Panzer und Ilse Zielsdorf. Der athenische Ratsherr Wolfgang Reichmann, der junge Athener Rolf Becker, Kinesias Klaus Schwarzkopf, der spartanische Gesandte Werner Hausmann, der spartanische Herold René Scheibli. Die athenischen Greise Kurt Lieck, Max Noack, Kurt Ebbinghaus und Karl Box. Ein Sklave Günter Kütemeier, ein Kind Isa Fröhling. Die Musik schrieb Hans Vogt, Ton und Technik Bernd Lossen und Ursula Franken. Regie führte Walter Knaus.